1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Und ja, heute Nacht ist die Sendung offen. Ganz offen für eure Themen und eure Anliegen. Wenn ihr gerne mit mir hier reden oder diskutieren wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin hat den schönen Namen Rienke. Hallo Rienke. Hallo Domian. Das klingt ja schön, das klingt so nordisch, stimmt das? Naja, es kann ein nordischer Name sein, aber ich komme aus den Niederlanden. Ah, na gut, dann ist es ja schon so die Richtung. Das ist ja die Richtung. Also Rienke ist 45 Jahre alt. Stimmt. Und du hast bei mir angerufen. Ja, ich habe bei dir angerufen, weil ich gerne mal erzählen möchte über mein Leben mit meinem Begleithund. Mit deinem Begleithund? Ja, ich habe einen behinderten Begleithund. Ich bin Rollstuhlfahrerin und seit fast 3 Jahren habe ich einen behinderten Begleithund. Aber du bist sehend. Du kannst sehen. Es ist kein Blindenhund. Ja, ein Begleithund für eine Rollstuhlfahrerin. Genau. Was macht der genau? Erzähl mal. Also, der kann mich aufziehen bis zur Unterwäsche. Wie? Der Hund kann dich, also die Kleider ausziehen? Ja, die Kleider und Klamotten. Wie geht das? Also, er hat gelernt auf eine bestimmte Hundeschule, um einen Klamotten zu ziehen, ohne sie kaputt zu ziehen. Ja. Und so kann er dann mich dann ausziehen. Vielleicht noch kurz ein Wort zu deiner Behinderung. Was genau ist das für eine Behinderung? Ich habe eine spastische Lähmung. Von Geburt an? Ja, genau. Das heißt, die Arme kannst du auch nicht gut bewegen? Die kann ich zwar besser bewegen als meine Beine, aber das die ist dann Motorik ist etwas gestört. Verstehe. Und auch schwierig dann beim Ausziehen. Ja. Aber wie geht das? Legst du dich dann aufs Bett und sagst... Nee, ich kann einfach... ich sitze im Rollstuhl und frage dann, ob er mich zum Beispiel am Ärmel ziehen könnte. Und dann zieht er so lange bis... Ach so. Was ist denn das für ein Hund? Was für eine Rasse? Also ich habe... das ist eine ziemlich große Aufgabe. Ich habe einen Mittelschnauzer. Mittelschnauzer sagt mir gar nichts. Ist der groß, sagst du? So ungefähr um die 50 Zentimeter hoch. Also die Größe eines Schäferhundes? Nee, etwas kleiner. Etwas kleiner? Ja. Mhm. Ja. Dann sagst du, Ärmel ausziehen und dann kommt der Also er kann also die Ärmel ausziehen und dann, wenn ich meinen Kopf nach vorne beuge, kann er auch den Pullover so über den Kopf? Ja, über den Kopf. Ziehen. Das ist ja toll, das habe ich auch noch nie gehört. Und wenn du sagst, Buchs ausziehen, dann zieht er dir auch die Hose aus. Alles geht, also alles, was ausgezogen werden muss, geht über ein Kommando. Das ja. Heißt, alles, wo er dran ziehen muss, ist nur ein Kommando und man muss nur zeigen, wo er dran ziehen muss und dann zieht er. Versteht er das und ist für dich eine tolle Sache und für ihn ein Erfolgserlebnis, wenn er das dann geschafft hat. Genau. Das ist ja toll. Was kann er noch? Also, Kühlschrank aufmachen, da was rausholen, es mir geben, im Supermarkt. Aber Moment, im Kühlschrank, da muss er mit der Schnauze dann auch packen können. Genau. Das muss dann so Behältnisse sein, dass er da auch drankommt. Ja, meistens ist es in Plastik verpackt oder so. Ja. Und dann nimm mal an, da liegt Käse im Plastik verpackt. Und wie sagst du dem? Du kannst ja nicht sagen, ich will den Käse haben. Nee, dann zeigt man einfach das, was man haben möchte. Ach so. Und fragt, ob er das holen kann und nimmt es dann aus dem Kühlschrank raus und gibt es mir. So, und im Supermarkt? Das Gleiche. Eigentlich die ersten 2 Regale von unten abgesehen, ja. Die kann er dann, da so weit kommt er dran. Gab es da nicht schon mal Ärger im Supermarkt? Also in den Niederlanden nicht, in Deutschland schon. Rufst du denn aus den Niederlanden auch an? Ja, genau. Ach so, du sprichst perfekt Deutsch, man hört es fast gar nicht. Vielen Dank, ja. Das kommt für mich. Wohnst du im Grenzbereich Deutschland-Niederlande? Also ich wohne ungefähr um die 20 Kilometer von Emmerich entfernt. Ah, verstehe. Also da ist man in den Niederlanden toleranter und sagt, okay, dann macht der Hund das halt in dem Falle und alles ist in Ordnung. Ja. So, das müsste hier auch so sein. Der Hund muss zwar gekennzeichnet sein mit einer Decke, ja. Damit auch jeder weiß, dass es ja, ein spezieller Hund ist, aber dann ist auch alles... Finde ich sehr vorbildlich. Ich hoffe, ich hoffe, dass es vielleicht in Deutschland dann auch so wäre, wenn jemand auftauchen würde mit einem solchen Hund. Wir wissen es nicht. So, also im Supermarkt. Gibt es noch andere Beispiele, wo er dir sehr zur Hand ist oder der sehr dienlich ist? Also er kann den Aufzug holen, also rufen. Wie sagt man das? Also wenn man vor dem Aufzug steht, dann drückt er den Knopf, weil ich selber nicht drankomme. Mit der Pfote oder mit der Schnauze? Mit der Pfote, ja. Genau. Und wenn du in den Aufzug reingerollt bist, kannst du ihm auch zeigen, dritter Stock, dass er dann auch dagegen drückt? Nee, die Tastatur ist zu klein. Die ist zu klein, ja. Mensch, dann ist das ja ein ganz wichtiger Partner und Freund in deinem Leben, dieser Hund. Genau, ich würde ihm auf keinen Fall wieder abgeben. Ich habe das so auch noch wirklich noch nie gehört. Ist das denn eher verbreitet in den Niederlanden als denn vielleicht bei uns? Das kann gut sein. Ich weiß, dass es in Deutschland auch Stiftungen gibt, die Hunde ausbilden, aber in den Niederlanden gibt es mehrere. Wie lange muss denn so ein Hund ausgebildet werden? Das sind ja unter Umständen auch komplizierte Sachen, die er da machen muss. So um die 2 Jahre. Und was ist das Komplizierteste, was er kann? Boah, also der Trainer hat mir gesagt, das Komplizierteste ist es, den Hund zu lernen, Socken auszuziehen. Und das kann er? Das kann er, ja. Das kann er. Weil das Schwierigste ist, dass er dann gerade rückwärts laufen muss, sonst geht die Socke nicht aus. Also er muss auch schnurstracks gerade rückwärts laufen. Ich überlege gerade so im Bereich der Lebensmittel. Einen Apfel kann er dir bringen, wenn du möchtest, eine Banane. Ja, ich denke, ein Apfel geht bei meinem Hund nicht so gut, weil der nicht so groß ist und deshalb auch nicht so ein großes... Ach so. Ja. Banane. Banane kann er sogar schälen, ohne ihm aufzuessen. Wie bitte? Er kann eine Banane schälen? Ja. Wie geht denn das? Also ich da kannst du ja im Fernsehen mit auftreten mit dem Mund. Ja, genau. Genau, ich mache auch manchmal Demos auf eine Grundschule zum Beispiel. Ja, das kannst du mir gleich noch erzählen. Mal mit der Banane. Wie macht er das? Also man zeigt ihm die Banane und hält ihn vor dem Maul. Mhm. Und dann sagt man einfach zieh und dann geht er so langsam 1, 2, 3. Aber dann musst du sie schon festhalten, die Banane. Ja, sonst geht es ja nicht. Nee, ich halte sie dann fest. Ich dachte, er würde sie zwischen den Pfoten irgendwie festhalten. Das wäre natürlich dann... Das ist auch eigentlich mehr ein Gag. Also ich habe mal selber das ihn antrainiert. Aber ich kann das auch selber. Das kostet mir nur ziemlich viel Mühe. Und du machst Demos in Schulklassen und zeigst, was der Hund... Das finde ich gut, damit die ganz Jungen schon daran gewöhnt sind, dass es behinderte Menschen gibt und dass es da Lösungen gibt und ungewöhnliche Hilfen und so weiter. Das finde ich prima. Das gefällt mir. Also ein Hund muss doch sehr teuer sein, oder? Ja. Was kostet der? Zum Glück brauche ich die noch nicht selber zahlen. Ich denke, um die 40.000 Euro. 40.000 Euro? Das ist ja fast ein Luxus-Mittelklassewagen. Ja. Aber das ist aber wertvoller als ein Mittelklassewagen. Für mich schon, ja. 40.000 Euro, und das zahlt dann bei euch die Krankenkasse, oder wie? Das wird nur zum Teil von der Krankenkasse bezahlt, ja. Und das andere Geld wird von Sponsoren und Gaben bezahlt. Ich gehe davon aus, dass du nicht berufstätig sein kannst aufgrund deiner Behinderung. Ich mache ehrenamtliche Arbeit. Was ist das? Ich unterrichte Ausländer in der niederländischen Sprache. Ah, super. Super, super Idee. Ja klar, das kannst du ja. Ja. Da ist ja gar kein Problem. Dann gehst du in so Art Volkshochschulen, gibt es das bei euch auch? Ja. Ja. Mhm. Und da ist der Hund immer dabei? Ja. Der benimmt sich auch. Der ist immer an deiner Seite. Ich fand auch lustig gerade, wie du gesagt hast, der kann deinen Rollstuhl auch ziehen. Habe ich so richtig verstanden? Nee, haben sie, glaube ich, nicht gesagt. Achso, da habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, er könnte auch noch ein bisschen dich ziehen. Das wäre nur also das macht er zwar, wenn ich draußen... Ich habe so ein Handrad, was man vorne dran machen kann an meinen Rollstuhl. Ja. Aber wenn ich dann Hügel hoch muss, dann komme ich kaum hoch und dann gebe ich das Kommando, dass er ziehen soll. Und das macht er dann auch. Das macht er. Und jetzt liegt er dir wahrscheinlich gerade zu Füßen. Ja, so ungefähr. Wie schade, dass wir keine Kamera haben in deiner Wohnung. Ich würde den mal so gerne sehen, den Hund. Ja, das ist dein Engel, ne, dieser Hund? Ja, genau. Mhm. Wie viele Jahre hast du ihn schon? Fast 3 Jahre. 3 Jahre. dann wollen wir ihm ein ganz langes Hundeleben wünschen. Denn das ist ja, glaube ich, ganz furchtbar, wenn man sich dann von so einem Tier verabschieden muss, wenn man so miteinander verwachsen ist. Ja, die meisten Begleithunde arbeiten so ungefähr, bis sie 19 Jahre alt sind. 9 bis 10 Jahre? Ja. Ist das denn dein erster Begleithund? Ja. Ja. Rienke, das hat mich sehr interessiert. Das fand ich sehr interessant, was du erzählt hast. Vielen Dank. Dann sage ich mal ganz herzliche Grüße in die Niederlande. Ich weiß, dass wir da eine ganze Menge Zuschauer haben. Zuhörer auch, soweit eins live dort reinreicht. Aber Zuschauer auf jeden Fall. Und ja, schöne Grüße nach Holland. Und schön, dass du angerufen hast. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Nummer, unter der ihr uns erreichen könnt hier live im Radio bei 1 live und im WDR Fernsehen. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ruft einfach an oder mailt domian@wdr.de und schreibt in die Mail eure Telefonnummer mit rein. Rudolf ist hier. Rudolf ist 62. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Und was geht's bei dir, Rudolf? Ja, Domian, ich habe heute meine Frau ins Krankenhaus bringen müssen. Und zwar wegen einem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ist das heute diagnostiziert worden? Es ist gestern, sagen wir mal, halt, der Verdacht geäußert worden, mit der dringenden Bitte praktisch halt sofort im Krankenhaus vorstellig zu werden. Das haben wir heute gemacht. Welche Beschwerden hatte sie? Ja, sie hat die Gelbsucht gehabt. Also innerhalb von ein paar Tagen ganz gelb geworden. Und dadurch ist das dann erst halt ja ans Tageslicht gekommen, weil dieser Tumor jetzt die Gallenwege in der praktisch halt verstopft hat und dadurch ein Rückstau entsteht und das dann halt zur Gelbsucht führt. Ja. Sie liegt jetzt im Krankenhaus heute Abend, ist da geblieben? Ja, ich habe sie heute hingebracht und sie ist da geblieben und morgen wird eine sogenannte EACP gemacht. Das ist so eine Art Magenspiegelung, etwas erweitert. Und damit werden dann halt die Gallengänge wieder freigemacht. Das ist keine allzu große Sache. Das macht man auch, wenn da Gallensteine sitzen, damit erstmal die Gelbsucht wieder weggeht. Aber man hat dann heute schon aufgrund der Untersuchungen die Diagnose stellen können. Man hat die Diagnose in Aussicht gestellt, die Ärzte äußern sich nicht so, weil sie halt eben, auch den Patienten halt nicht ängstigen wollen. Aber der dringende Verdacht besteht, dass sie es hat. Ja, ja. Sicherheit. Also es ist heute nochmal jetzt ein Ultraschall gemacht worden mit einem etwas besseren 3D-Gerät. Weiß sie das? Ja, natürlich. Sie weiß es. Wie hat sie? Ja. Und da ist dann festgestellt worden, dass der Durchmesser etwa 2,5 Zentimeter beträgt. Oh. Ja. Nun ist das ja eine sehr schlimme und aggressive Krebsform. Ja, das ist eine der aggressivsten Krebsarten, die es gibt. Wie, zunächst jetzt, wir beide unterhalten uns, wie hast du das denn aufgefasst? Schlecht habe ich es aufgefasst, ganz schlecht. Ja, das ist natürlich ein Schock. Ja, alles wahr. Und wie hat sie es aufgefasst? Gefasster als ich. Aber das ist so ihre Natur, das hat sie immer gemacht. Sie ist auch bisher, wir sind 35 Jahre verheiratet, nie einen Tag krank gewesen. Ja. Hat sie geweint? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Und auch nie im Krankenhaus gewesen bis jetzt halt, außer der Geburt unseres Sohnes halt zum Kaiserschnitt, das war alles. Ja, und dann gleich jetzt mit so einer heftigen Sache. Ja, genau. Wie alt ist deine Frau, Rudolf? 60. Ihr habt ein Kind? Wir haben zusammen ein Kind und einen Sohn aus erster Ehe, meiner Frau. Ja. Alles erwachsene Leute? Ja, alles erwachsene Leute und auch schon Enkel, ne? Und die wissen auch schon Bescheid, hast du angerufen? Ja, die wissen Bescheid, ja. Wie das jetzt die nächsten Wochen weitergeht, weiß man gar nicht. Ne? Naja, gut, ich meine, man liest was. Ich lese es ja auch und ich kann es auch praktisch interpretieren. Man versucht also praktisch halt jetzt erstmal die Diagnose richtig zu manifestieren und dann wird man halt gucken, ob jetzt die Lymphknoten befallen sind. Es soll am Montag noch ein CT gemacht werden. Da hängt es dann von ab, was man weitermacht. Wenn die Lymphknoten noch nicht befallen sind, dann stehen die Chancen nicht allzu schlecht, weil da noch keine Metastasen ausgestreut sind. Dann kann man das mit einer Operation praktisch halt beheben. Wenn die Metastasen jetzt ausgeräumt sind, dann ist der Krebs begrenzt und ist weg, wenn operiert wird. Ne? Also besteht im Moment auf jeden Fall die Hoffnung, dass das so ist? Es besteht die ganz geringe Hoffnung, ja. Aber immerhin. Ja, sicherlich. Da klammert sich da halt meine Frau auch dran. Ne? Ja, das ist ja okay, das würde ich ja auch machen. Und du ja auch, dass man, wenn auch nur eine geringe Hoffnung besteht, dass man die Hoffnung anguckt und sich daran festhält. Aber ich meine, wenn man das hier auf dem Ultraschallbild sieht, dann, ich weiß nicht. Ich habe da ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Ne? Das heißt, es liegen schwere Zeiten vor euch, auf jeden Fall anstrengende Zeiten. Das ist richtig, ja. Mhm. Sicherlich traurige Zeiten, anstrengende Zeiten. Ja. Ich bin jetzt hier allein in der Wohnung, das erste Mal in einem relativ großen Haus. Achso, ja, ihr seid ja so gewohnt, miteinander zu leben, immer zusammen zu sein. Natürlich. Und dann ist das plötzlich alles ganz anders. Ne, seitdem die Kinder aus dem Haus sind, sind wir also nur zusammen und machen fast alles gemeinsam. Und das ist das Problem. Ne? Was hattet ihr für Pläne so für die nächste Zeit, Weihnachten und so? Ja, das ist eine sehr schwere Zeit, weil wir Weihnachten immer sehr ausgiebig und sehr traditionell gefeiert haben. Also mit Familie groß essen? Und na, das weniger, wir beide selber eigentlich. Das ist gut, dann sind halt die Kinder gekommen, nicht, nicht ganz groß essen, hier zu Hause halt eben. Ne? Und wenn ich daran denke und, na sagen wir mal, meine Frau hat halt solche Figuren gestrickt und ausgestopft, wenn ich die dann jetzt hier sehe, dann kann ich bald nicht mehr. Was haben denn die Kinder gesagt heute am Telefon? Ja, die waren genauso niedergeschlagen, ne? Ja. Aber halt, die sehen das halt mehr mit mehr, wie kann man sagen, mit mehr Hoffnung, ne? Weil sie es auch nicht so genau wissen, die Hintergründe nicht kennen. Ich kenne es halt eben, ne? Ja. Aber dennoch, kann man sich ja jetzt erstmal an dieser Hoffnung festhalten oder kann man die mal festfixieren, dass... Naja, mit der Hoffnung ist so eine Sache. Ne? Ich meine, auch die Ärzte, der Hausarzt, der hat auch gesagt, das ist eine minimale Stelle und heute ist dann rausgekommen, so minimal ist die Stelle gar nicht. Ne? Und dann heißt dann auch, naja, wir müssen erstmal sehen, wir müssen erstmal warten, aber das ist dann halt eben so, wie man halt mit solchen Situationen umgeht. Naja. Weißt du, ich kann das komplett verstehen, dass man da umgehauen ist. Ja, ich bin den ganzen Tag am Weinen schon. Ja, sowohl als Angehöriger als auch als Selbstbetroffener. Ja, natürlich. Aber gerade so auch als Angehöriger muss man da besonders tapfer sein, um die Traurigkeit vielleicht nicht zu sehr der betroffenen Person zu zeigen, sondern ihr mehr Mut zu machen. Ja, das fällt mir sehr schwer. Ne? Ja, das fällt mir sehr schwer. Glaube ich. Dass du vielleicht mehr... Da hat meine Frau praktisch schon mehr Mut als ich, ne? Obwohl sie davon betroffen ist. Ne? Weil nämlich es darf nicht passieren, dass sie noch stark sein muss für dich auch noch. Ja, im Moment ist das fast schon so. Ne? Ja, weil sie hat ja schon das genug. Ist, ja, ich bin immer halt so von der Sorte halt, dass ich sagen kann, naja, ich sehe alles erstmal schwarz und freue mich, wenn es dann besser ist. Solche Leute gibt es ja. Musst du dich jetzt umpolen. Das ist eine ganz ernste und wichtige Situation. Ja, das ist schwierig, ne? Hast du denn vielleicht einen guten Freund oder nahe Menschen, mit denen du... Ja, natürlich, auch in der Verwandtschaft halt, ne? Ja. Aber das ist halt eine Situation, die auch nur von außen sehen, ne? Die sind ja nicht direkt involviert da drin. Ne? Na gut, aber deine Kinder sind ja nun schon nah dran. Das ist richtig. Also ich sag's mit der Richtung, dass man... dass du traurig sein kannst und weinen kannst vor anderen Leuten. Das solltest du auch, um deiner Seele Luft zu machen. Ich kann auch gar nicht anders. Ich kann es nicht anders. Aber wenn du zu ihr gehst, dann musst du tapfer sein und sagen, komm, schaffen wir schon. Und da gibt es eine Hoffnung und da eine Hoffnung, da eine Hoffnung. Das ist halt eben, meine Frau ist da stärker. Ne? Ich meine, ich hatte auch mal Zeiten, da stand es auch nicht ganz fest, ob die Sache gut ausgeht, sagen wir jetzt mit der Gesundheit und mit Krankheit. Ja, da hat die sich nichts anmerken lassen, ne? Und hat mir nachher erst gesagt, wie schwer das gefallen ist. Das kann sie leichter als ich. Ne? Ja. Aber du musst. Und das ist das Problem, ich habe schon zwei Nächte nicht ein einziges Auge zugemacht. Ne? Ich habe auch Angst vor dieser Nacht. Also, das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, was ich gerade gesagt habe. Ja, glaube ich, das ist klar. Aber die Richtung musst du trainieren jetzt. Das musst du jetzt machen. Das musst du für deine Frau machen. Das ist ganz wichtig, dass sie jetzt gute, positive Strömungen abkriegt von außen. Naja, sicher. Wenn die Ärzte sagen, ja, wir müssen das nur untersuchen, da kann sich das nur ändern. Es kann auch eine andere Gewebeart sein und das müssen wir untersuchen und hin und her. Aber wenn man die Stelle sieht und dann und auch der Hausarzt dann halt eben sagt, wie ich ihn befragt habe, dass dann halt 99%, das nennt man Adenokarzinome, sind, die bösartig sind, dann dann ist das fast so wie ein Sechser im Lotto. Den habe ich auch noch nicht gehabt. Ne? Ja. Das ist, so muss man, also so. Ich mache einen Vorschlag. Jetzt ruft dich mein Psychologe doch mal an, der Peter. Das wäre nett, ja, danke. Da könnt ihr noch ein bisschen beraten, wie du vielleicht dir auch noch ein bisschen so die Seele frei machen kannst und dich stärken kannst. Ja, da bedanke ich mich. Sehr gerne, Olaf. Und dann wünsche ich deiner Frau von Herzen alles Gute. Bestell schöne Grüße, falls sie mich kennt und sag alles Gute von Herzen. Ja, ich danke dir nochmal. Gerne. Danke. Wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Und hier ist Andreas. Andreas ist 34. Hallo Andreas. Guten Abend, Domian. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Um was geht's? Mein Thema ist Swingerclubs oder die Swingerei halt ja im Ganzen. Also du bist ein Gänger, du gehst in Swingerclubs. Mit meiner Frau, genau. Mit deiner Frau. Richtig. Und wie lange verheiratet? 11 Jahre. 11 Jahre? Ja, und 10 Jahre, 11 Jahre zusammen. Ja, und seit wann geht ihr in Clubs? 5, 6 Jahre würde ich sagen. Ach, schon so lange? 5, 6 Jahre? Ja, genau. Was macht ihr denn dann in diesem Club oder in den Clubs? Ja, ich sehe dich nicht, aber ich merke, wie du schmunzelst. Ja, was machen wir in den Clubs? Ihr spielt Schach. Nein, natürlich nicht. Wir spielen, also ihr spielt nackt Schach. Nein. Nicht mal das. Nein, das heißt so in der Szene, wir spielen zusammen. Also wir spielen, wenn es passt, mit anderen Paaren oder mit Herren oder mit Frauen und haben dann, wenn es passt, Sex mit denen. Also so gruppensexmäßig. Ja, man kann sich natürlich auch zurückziehen, nur mit dem Paar zusammen in irgendeinem Raum oder man geht nur in den Pärchenraum, ja. Oder man nimmt nur den Mann mit oder man hat es auch in Gruppen. Ja. Sind das denn Leute, die ihr, geht ihr immer in denselben Club oder in verschiedene? Wir gehen in verschiedene Clubs. In verschiedene, das heißt, ihr kennt die Leute gar nicht so unbedingt, die da auch auftauchen. Durch die Dauer, die wir das jetzt schon machen, weiß nicht, 5 Jahre viel, sieht man manche Leute schon immer wieder. Also. Genau, man sieht sich immer wieder und dann, man kennt sich schon hinterher. Dann hat man auch seine Vorlieben, dass man ganz gerne mit dem mal oder mit der und. Genau. Ja. Ja. Wie oft geht ihr hin? So 1-2 Mal im Monat. Wir haben das bis vor ein paar Monaten richtig exzessiv gemacht, dass wir jeden Freitag, jeden Samstag losgegangen sind. Jeden Freitag und jeden Samstag? Ja. Hat die Schwarte gekracht bei euch? Ja, genau. Ja, nicht immer. Also, ne, es ist nicht so, dass es immer jetzt auf Sex hinausläuft. Ach so, da ist... Halt nicht passt halt nicht. Ach so, oder? Das ist nicht unbedingt gesagt, dass man da hingeht und dann auch wirklich einen schönen Orgasmus hat. Das ist nicht gesagt. Nein, das ist nicht gesagt, genau. Wir gehen da total, ja, wie nennt man das, kopflos, kann man jetzt nicht sagen. Also, wir stellen uns jetzt nicht vor, also wir sind nicht jetzt das Paar, das sagt, boah, heute Abend müssen wir jetzt unbedingt ein Paar kennenlernen oder wir brauchen unbedingt heute eine Solofrau, weil meine Frau Bi ist oder so. Dann geht das sowieso meist in die Hose. Aber wie geht denn das dann, wenn sich da nichts Passendes so ergibt? Sitzt man dann nur in der Bar und redet und isst was oder trinkt was? Oder genau, geht? Man isst erst was, also zuerst zieht man sich um, schöne Kleidung, Dessous für die Herren in Shirts, in was man sich wohlfühlt. Mhm. Dann geht man in den Barbereich, trinkt was oder geht dann was essen. Also man kann da auch essen, ne? Genau, man kann essen. Es gibt Clubs, da gibt es sehr gutes Essen. Da würde ich mal behaupten, das gibt es auf manchen Hochzeiten nicht mal so ein Essen. Ja, wirklich. Aber manche Clubs gibt es auch, die machen es halt ein bisschen einfacher. Apropos, wo du das gerade sagst, gab es schon mal, hast du das mal mitbekommen, eine Hochzeitsfeier im Swingerclub? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Könnte ja auch, warum nicht, ne? Wenn jemand richtig Swinger ist. Ich habe mal gehört, dass welche das in Berlin gemacht haben. Bekannte, die sind dann da ins in Club gegangen und haben da geheiratet. Das war lustig. War eure Sexualität damals, als ihr angefangen habt mit den Swingerclubs, ein bisschen eingeschlafen? Ja, eingeschlafen nicht. Ich würde sagen, anders. Oder langweiliger? Nee, auch nicht. Normal, würde ich sagen. Aber jetzt sagen die anderen, ich schreien am Telefon, oh Gott, was ist für den einen normal, was für den anderen richtig. Ja, ja. Also wir könnten jetzt sagen, die es nicht machen, sind unnormal oder andersrum. Ja, wir hatten normalen Sex. Wie würdest du sagen, wie hat denn diese Erfahrung, wie haben die Erfahrungen in den Swingerclubs eure Sexualität verändert? Ja, auf jeden Fall zum Positiven, aber jetzt nicht so, dass meine Frau jetzt Sachen kennengelernt hat, die sie sonst nicht gemacht hätte. Das will ich jetzt nicht sagen. Oder du. Oder ich, genau. Mhm. So, habt ihr denn dann auch noch Lust, ganz alleine für euch zu Hause miteinander zu schlafen? Ja, das funktioniert auch noch. Das hatten deine Mitarbeiter schon gefragt. Ja. Also das funktioniert auch. Ja. Was ist denn schöner im Singerclub als denn alleine zu Hause? Ja, sagen wir die ganze Atmosphäre, also die ganzen anderen Räume, was die Besitzer sich da einfallen lassen. Mhm. Wir gehen zum Beispiel jetzt Samstag in eine Erotik-Diskothek. Mhm. Da ist eine richtige große Disco, wie man die in Köln oder in Bochum irgendwo kennt. Mhm. Angeschlossen halt mit Barbereich und Essensbereich und Vergnügungsbereich, sagen wir mal. Mhm. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Da ist jetzt nicht direkt, wie andere das jetzt sagen, man kommt rein und stolpert sofort über irgendwelche. Du siehst das auch eigentlich gar nicht. Ja. Was da lebt ja eher so auf dem Lande. Oder? Ja. Aber da ist doch wahrscheinlich die Gefahr umso größer, wenn ihr auf dem Lande lebt, dass dann der Bauer von nebenan mit seiner Frau auch immer da ist. Und ist das nicht ein bisschen peinlich? Nee, gar nicht. Nee. Weil der ist ja aus dem gleichen Grund da. Und die meisten Leute fahren ja immer weit, weit weg, weil sie meinen, im gleichen Ort oder woanders, da würden sie einen nicht erkennen. Aber gerade je weiter man wegfährt, umso mehr Bekannte triffst du. Das ist natürlich die Logik, die dahinter steckt. Das war früher ja noch, ich weiß nicht, vor wie viele Jahren, weil das ist ja noch eher was Exotisches. Aber mittlerweile ist das eine richtig große Bewegung, ne? Das machen ganz viele Leute. Und es gibt ganz viele Singerclubs. Ich war noch nie in so einem Ding drin, aber man hört das immer wieder. Und hier in der Sendung wurde auch schon oft darüber gesprochen. Ja, das war jetzt auch so mein Anreiz, weil vor Wochen hat man ein paar angerufen, die waren ja auch im Club, da war irgendwas mit deren Ehe und da hast du ja auch gesagt, wart ihr schon mal im Swingerclub und da waren die ja auch. Und dann waren sie ja direkt am Schreien, ja, die anderen Herren gucken immer zu oder wir werden begrapscht oder gestockt. Ich meine, da muss man sich halt im Internet mal schlau machen. Es gibt genug Clubs, wo nur Paare Räume sind oder es auch genug Räume gibt, die man abschließen kann. Mhm. Mit einer ganz anderen Welt in dem Raum halt. Mhm. Aber den kann man abschließen. Wie viele Stunden haltet ihr euch denn, wenn ihr dort hingeht, euch dort auf? Also wenn wir Samstag dahin fahren, dann sind wir meist so zu 8 Uhr da. Mhm. Und da es ja mit Diskothek und alles ist, also wird es mit Sia bis 3, 4 Uhr gehen. Achso, das ist natürlich eine schöne Zeit. Ja, ich war richtig mit Tanzen und ja, wie so andere Leute, die so rausgehen, ja. Also mit Tanzen, Essen, Trinken, genau. Das volle Programm. Ja, richtig. Und was kostet das? Also für Paare würde ich jetzt sagen, ist unterschiedlich in manchen Club, aber so durchgängig würde ich sagen so 70 Euro oder 55, zwischen 50 und 70 Euro bewegt sich das. Das ist natürlich schon fett, ne? Also, ja, aber wenn andere samstagsabends rausgehen irgendwo in der Stadt und trinken sich ordentlich ein und fahren mit Taxi oder was weiß ich nach Hause, dann sind die auch locker weit drüber. Ja. Könntest du für dich sagen, was du im sexuellen Bereich erlebt oder gelernt hast, was du vorher nicht so kanntest? Du hast zwar gerade gesagt, das ist so nicht der Fall, aber irgendwas muss doch dir da auch widerfahren sein, wo du sagst, ach, gute Erfahrung, dass ich das mal mitgemacht habe. Ich würde jetzt sagen, dieses Gruppenmäßige, dass man das erstmal erkennt, wie viele Leute so in einem Raum sind oder dass einer die Frau anfasst oder mich jemand anfasst, das würde ich sagen. Ja, und das stört dich auch nicht, wenn jemand anders deine Frau anfasst? Es ist ja, sagen wir nicht irgendjemand, sondern man lernt sich schon kennen oder man schaut auch, also da ist es nicht so, wie andere Leute das vielleicht für sich denken oder Herren manchmal oder auch Paare, die dann meinen, ein Eintritt wird bezahlt und alles ist inklusive, ne? Also man muss schon die Sympathie sich checken an einer Bar, sag ich jetzt mal, oder sich mal unterhalten. Mhm. Und natürlich will man da keinen heiraten oder neu erkennen oder kennenlernen, aber ja. Also das geht nicht so ruckzuck von einer Sekunde auf die andere, sondern man beschnuppert sich erst ein bisschen und tastet sich ab und dann wird geklärt, was man so miteinander macht. Genau. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Paare gibt, die es alle ein bisschen schneller angehen lassen, wo die sagen, ne, zack, zack. Und da gibt es dann auch Motto-Partys oder Gangbang-Abende, wo dann nur das in Forderung steht. Ja. Da gehen dann auch Paare hin, die sagen, gut, kneifen vielleicht ein Auge mehr oder weniger zu. Ja. Aber normal ist es so, wie du auch schon sagst, mit der Sympathie. Da wird auch geklärt, wenn der Mann uns anspricht, da kann er rausfinden, ob wir überhaupt einen Solomann suchen oder ob wir nur ein Paar suchen. Und ja. Aber ihr habt alles schon ausprobiert? Ja, wir haben schon ziemlich viel gemacht. Ja, doch, kann man wirklich sagen, ja, ohne zu prahlen, aber kann man wirklich sagen. Die einen Sachen sind mehr, die anderen Sachen weniger. Habt ihr bisexuelle Erfahrungen auch gesammelt? Ich nicht, obwohl es meine Frau mal gerne sehen würde oder mir gönnen würde, ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber du zierst dich noch. Ja, weil ich dazu keinen Hang habe. Manchmal würde ich vielleicht sagen... wenn der ein knackiger Kerl ist, dann trau dich doch mal. Nee, das ist nicht meins. Das ist irgendwie so, das sind auch viele Männer, die sagen, nee, zwei Männer oder zusammen mit den Frauen, ob das Ästhetik ist, nee, habe ich nicht. Ist auch nicht so, dass meine Frau das jetzt jedes Mal sucht. Ja. Nee, ist auch nicht so. Ja. Ja, Andreas, wann geht's wieder los? Samstag. Samstag? Ja. Okay, Samstag, 8 Uhr. Wir denken alle an euch, wenn ihr Spaß habt im Club am Samstag. Gut, alles klar, danke. Schön, dass du angerufen hast. Schöne Grüße an deine Frau. Mach ich. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, hier ist Max. Max ist 57. Guten Morgen, Max. Guten Morgen. Schönes Hemd hast du an, würde ich auch tragen. Danke, Max. Und was geht's denn bei dir? Weswegen rufst du an? Oh, ich rufe an wegen gestern. Ich will leben. Von gestern, ich will leben. Ja, ich habe eine ganz schwierige, schwere und seltene Krankheit. Erzähl mal. Eine Lymphkrebs der Haut ist es. Ein was? Eine Lymphkrebserkrankung der Haut? Ja, die Haut löst sich auf. Die Haut löst sich? Ja. Am ganzen Körper? Ja. Was heißt das, die Haut löst sich auf? Ja, die verdickt sich, verhornt sich an der Stelle. Hm. So groß wie ein 5-Mark-Stück ungefähr. Und dann schuppt es ab. Und dann... ist da drunter das rohe Fleisch? Stellenweise ja. Offene Tumore habe ich zurzeit unter der Fußsohle, am Knie und am Kopf. Und so, ich kann die gar nicht mehr erzählen, die Tumore, die ich habe. So viele Tumore hast du auf deiner Haut, auf deinem Körper, dass du sie nicht mehr zählen kannst? Ja. Und überall, wo diese Tumore sind, platzt die Haut weg. Ja. Und da kommt auch natürlich dann keine neue Haut mehr. Fängt das dann an zu altern oder entzündet sich das? Ja, es entzündet sich dann stellenweise. Schließt sich das wieder und bleibt als dunkler, violetter Fleck. Dann kommt es aber woanders raus. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? 10 Jahre. 10 Jahre schon? Mhm. Das war nicht so schlimm. Jetzt ist es schlimm geworden, weil ich mir noch zusätzlich einen Krankenhauskeim eingefangen habe. Das ist natürlich ganz furchtbar. Ja, also, das ist ganz gefährlich schlimm. Für mich. Ja. Was ist denn in den 10 Jahren passiert? Hat man mit dir Chemotherapien, Bestrahlungen, alles gemacht? Ja, okay. Erinnerst du dich damals noch, wie das anfing? Ja, ich habe einen kleiner schwarzer Fleck am Rücken, der sich vorhanden. Und dann dachte der erste Hautarzt, ja gut, das ist Schuppenflechte. So, das war's. Die Krankheit ist so selten, dass sie im normalen Handbuch für Mediziner gar nicht drinsteht. Ach so, das heißt, der Hautarzt konnte das gar nicht richtig erkennen, was das war, weil das so selten ist. Ja. Streut denn dieser Krebs auch in andere Organe rein? Ja, klar. Jetzt haben sie heute, ich war gestern bei CT, haben sie mich ganz durchgefahren. Jetzt geht es an die Lunge. Mhm. Haben sie mir heute erklärt, die haben was an der Lunge gefunden. Mhm. Gut. Das heißt, du bist ein äußerst schwerkranker Mann? Ja. Und hast gestern zu dem Thema angerufen, ich will leben? Ja, klar. Warum? Ich leben. Was? Ich glaube, ich leben. Das ist doch tolles Leben. Absolut. Oder nicht? Ja, natürlich, klar, ja. In jeder Facette ist es toll. Was liebst du so sehr im Leben? Was ich liebe? Leute, mit Leuten reden. Ich war viel unterwegs in meinem Leben. Weißt du, ich war 20 Jahre nicht in Deutschland. Ich war unterwegs. Ich habe einen festen Wohnsitz in Frankreich gehabt. Ah ja. Was hast du beruflich gemacht früher? Schreiner. Gerätetischler, ja. Ah ja. Was macht dir so besonderen Spaß am Leben? Ich male. Mhm. Und mach so Modellbau noch. Mhm. Aber richtig Modellbau, nicht so ein Plastikding zusammen. Ja, ja. Was für Modelle baust du? Ja, zurzeit ein Schiff. Ah, die Bismarck. Die Bismarck? Wow. Ja. Mhm. Ja, ist viel Arbeit, ist richtig viel Arbeit. Also das ist etwas, was dir alles Lebensmut und Lebenskraft gibt. Ja. Und was dir wahrscheinlich auch die ganzen 10 Jahre geholfen hat, mit dieser Krankheit umzugehen. Natürlich. Aber jetzt ist es sehr schlimm geworden. Jetzt fängt an zu galoppieren. Ja. Wenn du an deinem Körper so runterguckst, ist das alles voller Flecken und Wunden? Es ist so, dass wenn ich in der Straßenbahn sitze, manchmal schauen mich die Leute an und wie von der Tarantel gesprochen, hauen die dann ab. Ne? Ja gut. Das muss doch verbunden sein auch mit ganz, ganz intensiven Schmerzen, oder? Natürlich, ich nehme Morphium schon. Ja. Viel. Hm. Ja. Sonst könnte ich gar nicht laufen, sonst könnte ich gar nichts. Bist du jetzt gerade in einer Klinik oder zu Hause? Ja, ich bin gerade in der Klinik. Du bist gerade in der Klinik? Ja. Und du sagst, du hast dir diesen furchtbaren Keim zugezogen. Ja. Wo taucht der auf, wo macht der sich bemerkbar? Ja, das am Fuß habe ich ihn. Bis jetzt merke ich da nichts von. Hm. Aber das ist auch für einen normalen Menschen, der nicht krank ist, nicht schlimm. Ne? Naja, dieser Krankheitskeim ist ja schon auch für einen Gesunden, kann einen komplett kaputt machen und niederstrecken. Ja. Und wenn man schon angeschlagen ist, so wie du, ist es besonders schlimm. Ja, das macht man zurzeit. Ich schieb das immer weg. Ne? Also im Kopf, ich schieb das immer weg. Weil es kann mich ja jeden Augenblick erwischen. Dann, ne? Also du bist so lebensbejahend und musst trotzdem auf der anderen Seite auch, ist dir klar, dass du unter Umständen nicht mehr lange zu leben hast. Ja, das weiß ich, ja. Mhm. Lebst du alleine? Ja. Ganz alleine? Ja. Es gibt keine Freunde, keine... Ja, doch. Das schon. Ja, klar. Das heißt, meine Ex-Frau, mein Sohn. Ach so, du hast auch Kinder. Also ein Kind, ein Sohn. Mhm. Kümmert der Sohn sich um dich? Ah ja, klar. Ja. Der ist super cool. Ne? Du liegst wahrscheinlich allein da im Zimmer, ne, wenn du den Keim hast. Ja, klar. Ja. Und man kann nicht sagen, wie lange du im Krankenhaus bleiben musst. Nee. Mhm. Jetzt kriege ich eine neue Chemo, oder? Ganz was Neues irgendwie. Ich werde das noch erklärt kriegen in den nächsten Tagen. Mhm. Wenn du 10 Jahre dich mit dieser Erkrankung schon rumschlägst, gab es dann nicht bei aller Lebensbejahung doch Zeiten oder Momente, natürlich. Phasen, wo du mürbe ja, warst und gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja. Ich glaube... Ich habe zwei Flaschen Wodka gekauft, nächstes Gebüsch war meins. Ja. Ah, habe ich nicht verstanden. Wann hast du zwei Flaschen Wodka gekauft? Zwei Flaschen. Ja, und im nächsten Gebüsch war ich dann die zwei Flaschen ausgetrunken und eingeschlafen natürlich, so. War in Berlin. Hast du mal gemacht, ja. aus Verzweiflung. Mhm. Ja, habe ich öfter gemacht, aus Verzweiflung. Alkohol. Am Anfang halt die ersten zwei Jahre, glaube ich. Mhm. Aber dann musste ich auch damit abfinden irgendwie, ne? Was ist jetzt, deine nächste Hoffnung? Oh, dass die Chemotherapie anschlägt. Ja. Die nächste. Ja. Und dass der Keim sich nicht ausbreitet und dass der in den Griff bekommen wird. Ja. Also dass du dann bald auch nach Hause wieder kannst. Ja, natürlich. Und dann dein Modell bauen kannst. Ja, klar, das genau. muss ich. Klar. Ja. Ich habe auch noch ein paar Bilder, die ich fertig machen muss. Ja. Glaube ich wirklich auch, dass so ein Hobby oder man sich mit Kunst ein bisschen beschäftigt, wie du sagst, mit dem Malen, dass einem sehr viel Auftrieb und Lebenshalt gibt. Ja, natürlich, wenn ich in der Farbe bin, dann vergesse ich halt alles. Schöne Formulierung, wenn ich in der Farbe bin, vergesse ich alles. Ja. Schöne Formulierung. Lieber Max, dann sage ich jetzt mal schöne Grüße nach Berlin, hast du gesagt, ne? Nee, ich war in Berlin damals, wie mir das festgestellt hat. Ich bin in Düsseldorf. Ach so, in Düsseldorf. Ja, das ist ja gleich um die Ecke. Dann schöne Grüße nach Düsseldorf. Und wir drücken dir alle die Daumen, dass deine Wünsche erfüllt werden und dass es wieder ein bisschen bergauf geht, von Herzen. Alles Gute. Ich habe dich schon gehört, wie du noch im Radio warst, weißt du? Ah, das ist aber schon sehr lange her. Das ist schon länger her, ja. Da kam ich kurz nach 93, bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Ah ja, genau, da gab es noch eine andere Sendung, ja genau, am Nachmittag, ja. Lieber Max, alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir von ganzem Herzen. Okay. Viel Glück. Tschüss, Junge. Hm. Tschüss. Bärbel, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Doris. 53 Jahre bist du alt. Genau. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema war eigentlich gestern. Ja. Aber ich bin nun heute dran gekommen. Bei mir geht es darum, ich hatte vor anderthalb Jahren ein sehr schweres Erlebnis, also mehr ein Trauma. Was ist da passiert vor anderthalb Jahren? Ja, da ist, ich habe frühmorgens einen Anruf bekommen von Freunden von uns und die sagten halt, ich soll vorbeikommen, die hätten Post bekommen mit Fotos von mir, aber das bin ich wohl nicht, aber das würde mir sehr ähnlich sehen. Mit Fotos von Freunde haben Fotos von dir bekommen? Ja. Anonym zugeschickt oder ja, was? Ja, per Post. Bitte? Per Post anonym, ja. Und was waren das für Fotos? Pornografische Fotos. Pornografische Fotos? Ja, pornografische Fotos und... Die hast du gemacht irgendwann mal? Nein, ich bin diese Person nicht. Aber die Fotos sehen mir sehr, sehr ähnlich. Also da gibt es eine Frau, die mir wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht, aber... wenn man genau hinguckt, sieht man, dass ich das nicht bin. Also so richtige Hardcore-Pornos. Ja, da waren schon richtige Pornos. Und dann bin ich da hingefahren und habe die Bilder gesehen. Da bin ich erstmal zusammengebrochen, habe meinen Mann angerufen, meine Tochter angerufen. Ich war total am Ende. Mhm. Bin dann nach Hause und habe natürlich dann erfahren, dass auch meine Nachbarin und dann ging hier das Telefon von anderen Freunden. Ach du Liebe. Die halt die Briefe auch per Post bekommen haben. Und dann ging die Sache ja noch weiter. Die ganze Straße bei uns, wo ich wohne, beim Bäcker, beim Metzger. In die ganze Nachbarschaft, da wurde das alles als Wurfpost eingeschmissen. Ach. Ich war an dem Tag also total... Das ist ja die Hölle. Ich war an dem Tag total am Ende, bin erstmal zum Arzt und habe also eine richtige psychosomatische Spritze gekriegt, sonst hätte ich das alles gar nicht überstanden. Haben die Leute denn geglaubt dann, dass du das nicht bist? Oder haben die gedacht, sie ist es wahrscheinlich doch? Nein, also ein Teil waren sehr unsicher und ein Teil haben direkt gesagt, dass ich diese Person nicht bin. Mhm. Und bin dann halt auch zur Polizei, also mein Mann, der ist direkt von der Arbeit gekommen, meine Tochter ist von der Arbeit gekommen. Und bin dann zur Polizei, habe eine Anzeige gemacht, erstmal auf unbekannt. Ja, aber hast du auch gar nicht, wer das sein sollte. Ja, aber da gehen doch wahrscheinlich, geht man alles durch im Kopf, wer eventuell in Frage käme. Ja, bin ich auch und bin dann auf, wir hatten mal Freundschaften gehabt, das hatten wir vor 6 Jahren aufgelöst, diese Freundschaft. Und das habe ich auch bei der Polizei angegeben. Mhm. Und die haben dann natürlich 6 Wochen lang nachgeforscht, die Staatsanwaltschaft, und sind auch zum Ergebnis gekommen und haben auch diese Leute ermittelt, die das gewesen sind. Und das sind diese Leute gewesen, die, wo wir die Freundschaft aufgegeben haben. Also es waren mehrere? Zwei. Ein Pärchen oder was? Ja, ja, ein Pärchen. Mit denen warst du befreundet gewesen? Mit denen waren wir befreundet. Und ja, die Freundschaft ist damals zu Bruch gegangen? Die ist zu Bruch gegangen. Hattet ihr einen schlimmen Streit? Nein, das ist nicht gut. Das sind mehrere Pärchen gewesen. Mit 3 Pärchen haben wir die Freundschaft gekündigt, weil das hat alles nicht mehr funktioniert. Aber da muss doch ein richtiger Hass hinterstecken, und, wenn man sowas macht. Also warum so ein Hass? Ja, und die haben damals, also die sind dann, als die Staatsanwaltschaft ermittelt hat, ist die Staatsanwaltschaft zu denen in die Wohnung, haben den Laptop beschlagnahmt und haben den wohl lange in Beschlag gehabt und haben den auseinandergenommen. Die können ja auch Sachen wieder rausholen, die Spezialisten, die halt gelöscht worden sind. Okay, aber meine Frage ist, warum der Hass? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ob das jetzt Hass ist, weiß ich nicht. Also sie haben halt gesagt bei der Polizei, die haben die Bilder, die haben im Internet in diesen Seiten gesurft, auf solchen perversen Seiten, für mich ist das also pervers, und haben dann diese Fotos gesehen und waren der Meinung, dass ich die Person bin, und haben halt gedacht, naja gut, die verteilen wir jetzt mal in Merkstein, um jeden zu zeigen. Aber das ist ja eine richtige kriminelle Energie, die zu kopieren, die Fotos, und ja, die dann auch zu verschicken. Genau. Nochmal gefragt, wieso habt ihr euch damals von diesem Pärchen getrennt? Ja, weil das alles nicht mehr funktioniert. Warum das nicht? Jetzt freundschaftlich. Es sind ja Sachen vorgefallen. Sachen vorgefallen, ja. Es hat einfach nicht mehr funktioniert irgendwie. Also ich arbeite in der Gastronomie, ich habe wenig Zeit gehabt für diese Freundschaften, und dann hieß es immer, ja, du hast keine Zeit. Aber es gab keinen richtig heftigen Streit am Ende? Nein, überhaupt nicht. Umso unverständlicher das Ganze? Nein, es gab überhaupt keinen heftigen Streit. Zu was sind diese Leute verurteilt worden? Noch gar nicht, das läuft alles. Ach, das läuft also. Wann war das denn? Wann lagen diese Fotos überall in den Briefkästen? Letztes Jahr Ostern. Ah ja, und dann läuft das heute immer noch? Ja, das läuft heute immer noch. Haben die denn zugegeben, dass sie es gemacht haben? Ja, natürlich. Das ist ja unfassbar. Ja, und das läuft halt immer noch, und dann ist halt das Problem. Warum dauert das so lange? Das weiß ich nicht. Also ich war in psychosomatischer Kur und musste, die haben mir gar nicht helfen können, weil die haben gesagt, das ist ein traumatisches Erlebnis, weil ich auch die Probleme habe, ich kann sehe mein Spiegelbild nicht mehr, ich gucke in den Spiegel und sehe also nicht mich, ich sehe dann immer diese Frau, die auf den Fotos zu sehen ist. Gab es denn irgendwann irgendwie doch eine üble Nachrede in der Nachbarschaft? Nein. Ist das ein Dorf oder ein kleiner Ort? Ist ein kleiner Ort, also kein Dorf. Also alle sind auf deiner Seite und alle wissen, dass du Opfer einer bösen... Ich bin Opfer einer gewalttätigen Handlung geworden. Kriminellen Handlung, finde ich. Ja, genau, das ist schwer. Aber das ist ja schon mal, tröstlich, dass man weiß... Ja, alle, natürlich. Aber dennoch geht es dir schlecht. Trotzdem geht es mir schlecht, ja. Ich war in Chor und musste auch jetzt vom Gericht aus zu einem gerichtlichen Gutachten, weil die das in Frage stellen, dass es mir dadurch schlecht geht. Also die das gemacht haben, die stellen das halt in Frage. Ne? Die sagen, mir geht's davon nicht schlecht. Ach so, die sagen, so schlimm war es ja nun auch nicht. Genau. Da muss man nicht ein Jahr irgendwie auf dem Zahnfleisch gehen. Genau so ist es. Das ist natürlich besonders gemein, da jetzt auch noch einen draufzulegen. Ja, genau. Wohnen die denn auch in diesem Ort, wo du wohnst? Die haben hier im Ort gewohnt, aber die wohnen nicht mehr hier. Sind die, nachdem diese Sache aufgeflogen ist, weggezogen? Nein, vorher. Vorher schon. Ja. Also was Menschen machen, unfassbar. Ja, ich dachte gerade, als du angefangen hast zu erzählen, das wäre so ein dummer Jungenscherz gewesen. Nee, nee. Aber sowas ist natürlich noch viel heftiger, wenn das erwachsene Leute machen. Ja, natürlich. Wohl wissend, was sie damit anrichten. Mhm. Mann. Also die sind der Meinung gewesen, dass ich diese Person wäre. Und ja, auch selbst wenn du sie gewesen wärst, ist das ja ganz perfide, das zu machen, was sie da tun. Mhm. Um dir einen auszuwischen, dich zu kränken, dich zu verletzen, dich fertig zu machen. Ja, aber dadurch ich ja diese Person nicht bin. Es ist natürlich, klar. Noch schlimmer, ja, und damit umzugehen. Also ich habe lange Zeit, bin ich halt nicht raus auf die Straße gegangen. Weil ich geschämt habe. Habe mich zurückgezogen und das habe ich gedacht, das machst du nicht. Das ist ja das, was die damit bezwecken wollen. Ne? Klar. Aber es fällt mir halt immer noch sehr, sehr schwer. Bist du denn im Moment auch in einer Behandlung, Therapeut? Nein, ich kriege gar keine Behandlung. Also man kriegt keine psychosomatische Behandlung. Das ist ganz, ganz schwer. Wieso kriegst du die nicht? Ja, weil ich habe bei der Krankenkasse angerufen. Ich bin aus der Reha entlassen worden, ohne dort irgendeinen Erfolg zu haben, weil für mich wohl kein Therapeut da war. Ja, und wieso kriegst du jetzt keine ambulante Therapie zum Beispiel? Kriege ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich mich dahin wenden kann. Keine Ahnung. Ich habe Telefonnummern von Therapeuten. Und habe da schon bei vielen angerufen. Gabel, da machen wir uns. Die haben alle irgendwo ein Jahr Wartezeit. Ja, gut, das ist natürlich ein großes Problem. Genau, das ist mein Problem. Und für mich ist eigentlich ganz wichtig, dass ich da eine Behandlung kriege. Ne? So, jetzt machen wir uns mal schlau im Hintergrund. Vielleicht können wir dir ja doch noch mit einem guten Rat zur Seite stehen, dass das schneller vorangeht. Ich finde, du musst in eine Behandlung, wenn es dir nach wie vor so schlecht geht, wie du es gerade geschildert hast, muss da was geschehen. Ja, ich denke da immer dran. Ne? Ich sehe die Bilder immer vor Augen und dann geht es mir auch. Manche Tage ist es weg, da denke ich gar nicht dran. Und manche Tage, da denke ich wieder 2 Wochen dran. Und was sagt dein Mann denn eigentlich? Mein Mann, der ist auch total fertig. Ne? Und die Tochter war fertig, also die waren alle geschockt. Macht ne? der Mann dir denn jetzt ein bisschen Mut, dass er sagt, es ist gut, dass es jetzt also aufgeklärt ist und wir müssen nach vorne gucken? Ja, natürlich. Der steht ja auch hinter mir. Ich meine, er weiß ja auch, dass ich diese Person nicht bin. Ne? Und er kennt mich ja auch. Wir sind 34 Jahre verheiratet. Ja. Ne? Bärbel, jetzt legst du bitte auf und du wirst von unserem Psychologen, meinem heute Nacht, der hier ist, angerufen, nämlich von Peter. Okay? Mhm. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Von Herzen. Tschüss. Tschüss. 1:47 auf die Sekunde. Und hier ist Tatjana, 29. Guten Morgen, Tatjana. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist meine verstorbene Mama. Wann ist denn deine Mutter verstorben, Tatjana? Am 31.05. diesen Jahres. Also ist die Trauer noch ganz frisch? Ja. An was ist deine Mutter verstorben? Festgestellt wurde dann, dass 3/4 ihres Darms abgestorben ist. Und sie hatte vorher keine Beschwerden? Sie hatte, es fing alles bei ihr an, dass sie immer über Bauchschmerzen klagte und immer mehr Gewicht verloren hat. Und meine Mama war selbstständig und bei vielen Selbstständigen ist, kam für sie ein Arztbesuch nicht in Frage, weil das wiederum mit Verdienstausfall und Kosten verbunden war. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, dass meine Mama mittlerweile aus finanziellen Gründen ihre Krankenversicherung gekündigt hatte. Und eigentlich auch gar keinen Krankenversicherungsschutz mehr hatte. Ging es ihr finanziell so schlecht? Ja. Also die Firma oder das, was sie gemacht hat, das funktionierte nicht mehr so gut. Lief eigentlich überhaupt nicht mehr. Was hat sie denn gemacht als Selbstständige? Sie war über 30 Jahre lang in der Gastronomie, immer selbst eigene Gaststätten gehabt und Kiosk gehabt und alles Mögliche gehabt und hatte sich dann irgendwann vom Kiosk verabschiedet und hatte dann so ein Stehcafé gemacht. Ach so. Gut, das klingt wirklich nach sehr viel Arbeit und sehr viel Engagement auch. Und natürlich, gerade wenn finanzieller Druck kommt, dann auch irgendwo noch die Belastung. Das heißt, sie hat das alles vor sich hergeschoben und hat sich nicht frühzeitig behandeln lassen. Richtig. Und als es dann soweit, als sie dann untersucht wurde, war es zu spät? Ja, es ging mittlerweile dann, war es dann soweit, ich musste, weil ich einen relativ kaputten Rücken habe, habe ich halt relativ starke Medikamente zu Hause und ihre Schmerzen waren zu Hause so schlimm, dass ich ihr dann von mir Tabletten gegeben habe, damit sie irgendwie mit ihren Schmerzen zurechtkam. Aber du wusstest gar nicht, woher die wirklich rühren? Nein. Das war so ein Schuss in Nebel rein mit den Medikamenten? Richtig. Und warum hast du sie nicht da angehalten, schnell zum Arzt zu gehen, wenn sie so starke Schmerzen hat? Weil sie sich von mir nicht hat fahren lassen. Sie hat mich angeschrien und hat gesagt, lass es, das wird schon wieder besser und ich lege mich jetzt hin und schlafe, dann wird das wieder gut. Wusstest du zu diesem Zeitpunkt schon, dass sie keine Krankenversicherung mehr hat? Zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz. Ich hatte den Verdacht und irgendwann bin ich dann zu ihr hin und habe gesagt, was soll das? Ich sage, ich mache das nicht mehr mit, ich gucke mir doch nicht als deine Tochter an, wie du dich quälst. Wie war die Situation denn, als sie dann doch ins Krankenhaus ging? Es war dann so, dass ich sie dann über meinen Arbeitgeber habe versichern lassen. Und das war dann sonntags, als ich von der Arbeit kam, so schlimm, dass ich sie genommen habe. Ich habe gesagt, es reicht, wir fahren jetzt zum Krankenhaus. Und dann habe ich sie sonntags dahin gebracht. Sie wurde untersucht und ist einen Tag später wieder aus dem Krankenhaus abgehauen. Abgehauen? Ja. Da hatte man, bei der ersten Untersuchung hatte man festgestellt, dass sie ein Magengeschwür hat. Was ja noch nicht das Schlimmste gewesen wäre. Nein, dann hat sie Tabletten bekommen, Schmerzlindernde vom Hausarzt und dann wurden die Schmerzen aber so schlimm bei ihr, dass sie nur noch im Bett gelegen hat, nur noch geweint hat, sie konnte nichts mehr essen, es ging gar nichts mehr. Und dann habe ich sie genau 5 Tage später wieder genommen und habe gesagt, es reicht, ich rufe einen Notarzt an, habe dann den Krankenwagen kommen lassen. Und warum ist sie eigentlich das erste Mal aus dem Krankenhaus abgehauen? Ja, ihr Satz war, ich kann es mir nicht leisten. Aber sie war doch über dich versichert und sie konnte doch, oder wollte sie dann nach Hause und arbeiten wieder in Stehkaffee? Sie wollte nach Hause und arbeiten. Ach so. So, dann hast du sie erneut einweisen lassen ins Krankenhaus. Genau, und dann wurde sie einen Tag später wurde sie untersucht. Ich habe angerufen. Und ich sag, und, was haben die Ergebnisse? Ich kann jetzt nicht reden, ich werde operiert. Aufgelegt. Und dann bin ich sofort noch zum Krankenhaus runtergefahren und habe verzweifelt da erstmal einen Arzt gesucht, der mir dann versucht hat zu erklären, dass es dann halt vermutlich was am Darm wäre, aber man wisse das noch nicht, man müsse die morgige Untersuchung abwarten. Und dann kam sie halt in den OP und dann bekomme ich 3 Stunden später habe ich dann mal im Krankenhaus angerufen, da hieß es, sie sei immer noch im OP und 2 Stunden später bekomme ich den nächsten Anruf, dass meine Mutter in der Zwischen-OP liegt, also in der Zwischenintensiv liegen würde, im Koma. Und dann bin ich dahin gefahren und da hat man dann mir erklärt, dass sie die Aorta, die durch den Bauchraum läuft, die Beine versorgt und auch für die Versorgung des für den Darm zuständig ist, dass die halt komplett zusitzen würde und man müsste ihr schon eine Aortatransplantation ins Bein setzen und man müsste ein Stück von dem Darm wegnehmen. Klingt alles hochdramatisch. Hat man das dann noch gemacht? Das hat man gemacht. Man hat sowohl die Transplantation gemacht, man hat ein Stück vom Darm weggenommen und Wie hat sie sich denn danach dann gezeigt? Ist sie aufgewacht wieder nach dieser schweren Operation? Nein. Also sie lag, diese Operation hat 8 Stunden oder 7 Stunden gedauert und dann wurde sie ins Koma gelegt, weil ihr Körper mittlerweile so geschwächt gewesen ist, dass halt der Körper Ruhe gebraucht hat. Und aber in diesem Koma verschlechterte sich ihr Zustand zunehmend. Es wurde immer schlimmer. Sie wog zu diesem Zeitpunkt schon nur noch 39 Kilo. Wie lange hat sie dann noch gelebt? 90 Tage. 90 Tage im Koma? Also sie ist immer wieder, man hat sie phasenweise immer wieder aus dem Koma rausgeholt. War sie dann noch ansprechbar? Konntest du mit ihr sprechen? Ja. Ja. Was hast du? Es war immer so ein Hoch und dann ging das wieder richtig talab. Also man hat uns immer Hoffnung gemacht, sie ist auf dem guten Weg. Und dann auf einmal gab es so viele Rückschläge. An was ist sie dann letztendlich gestorben? Letztendlich ist es daran, dass man man hat ihr irgendwann einen künstlichen Darmaufgang gelegt, weil diese ganzen Narben, der ganze Darm so porös gewesen ist, dass man immer da, wo man den Darm geflickt hat, er immer wieder aufgegangen ist. Es haben sich überall Fisteln gebildet und diese Fisteln sind halt immer wieder aufgegangen. Mein Gott. Was hat deine Mutter noch gesagt, wenn sie zur Besinnung kam, zu Bewusstsein kam? Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Sie hat gekämpft. Das ist ja eine sehr traurige Geschichte und auch eine Geschichte, wo man mehrmals so jetzt so nachhakt. Das habe ich ja gerade auch gemacht. In gewisser Weise ist, oder anders gesagt, glaubst du oder siehst du das so, dass deine Mutter auch etwas Schuld an dem Verlauf der Dinge ist? Ich gebe mir die Schuld. Du gibst dir die Schuld? Warum? Ich habe Wochen vorher gesehen, dass es ihr immer schlechter ging. Und schlechter und schlechter. Und ich frage mich heute, warum habe ich sie nicht früher versichert? Warum habe ich ihr überhaupt meine Tabletten gegeben? Hätte ich ihr die Tabletten nicht gegeben, hätte sie die Schmerzen nicht unterdrücken können. Aber ich vermute mal, also du hast dich ja nun schon sehr engagiert mit der Mutter. Ich vermute mal, dass es da schon so schlimm war, dass du auch wenn, dass man da vielleicht gar nicht mehr so viel hätte verhindern können. Der Arzt hat mich gefragt, wie können Sie als Tochter es zulassen, dass der Gesundheitszustand Ihrer Mutter so schlecht ist. Ja, aber da muss ich aber auch klar sagen, wie alt ist deine Mutter geworden? 50. So, deine Mutter war eine taffe Geschäftsfrau, eine voll zurechnungsfähige Person. Da muss nicht in der Anfangsphase einer Erkrankung unbedingt die Tochter die Verantwortung tragen, sondern sie selbst. Und das hätte sie machen müssen. Und sie hat es ja, so wie du es mir gerade erzählt hast, immer weggedrängt, sogar barsch unter Umständen weggedrängt. Ich glaube, wenn ich mich in deine Situation versetze, Tatjana, ja, man denkt natürlich, hätte ich vielleicht da noch ein bisschen früher und da noch was gemacht. Aber so im Gesamten, wie du mir das erzählt hast, war es auch schwierig mit deiner Mama. Das ist so. Es war schwierig, weil sie natürlich Geld verdienen wollte und weil sie Angst hat, dass es existenziell nicht so klappt. Das kann man ja auch alles verstehen. Vielleicht hätte sie, also sie kommt mir jetzt so rüber, wie du sie schilderst, und aus eine sehr selbstbewusste Frau auch. Ja. Vielleicht hätte sie dich, wenn du noch früher an sie herangegangen wärst, zurechtgewiesen, hätte sie gesagt, nee, komm, lass mich in Ruhe, das entscheide ich selbst. Oder? Hätte sie bestimmt getan. Ja, siehste. Klar. Aber sie war der einzige Mensch, den ich hatte. Was ist denn mit deinem Vater? Der hat uns verlassen, da war ich ein Jahr alt. Ach so. Und den kenn ich überhaupt nicht. Und du bist das einzige Kind deiner Mutter? Einziges Kind und wir haben zu dritt gewohnt, meine Oma, meine Mama und ich. Mhm. Nur noch ich mit meiner Oma da. Als sie dann gestorben ist im Mai, warst du bei ihr, als sie starb? Nein, ich war sonntags bei ihr, meine Tante, meine Oma. Und da hat sie uns jeden Einzelnen nochmal zurückgerufen und hat uns verabschiedet. Das habe ich erst einen Tag später gemerkt, als wenn sie an diesem Tag schon wusste, dass wir uns alle nicht mehr wiedersehen werden. Was hat sie zu dir noch was Besonderes gesagt? Sie konnte nichts sagen, weil sie lag an der Herz-Lungen-Maschine und hatte die Beatmungsschlauch. Und es war dieser Blick, war ein unbeschreiblicher Blick. Ja, vielleicht hat sie es geahnt, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Das kann ja durchaus sein. Dass sie sich auf diesem Wege dann nochmal, wie du es auch sagst, verabschieden wollte. Die Mama war ganz wichtig, ne? Ja. Sie war für mich, es ist, als wenn mir einer den Boden unter den Füßen weggenommen hat. Ich habe 4 Wochen später habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Was hast du gemacht? Ich habe versucht, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Wer hat dich gefunden? Ich habe vorher aufgehört. Weil das der falsche Weg ist. Weil das auch... Ich weiß nicht mehr. Ja, das wäre... Ich habe das Gefühl, als wenn ich nichts mehr weiß. Tatjana, ich würde dir ganz dringend irgendetwas in Richtung Trauerbegleitung, Trauergruppe, Trauertherapie empfehlen. Vor allen Dingen auch, um mit deinen Schuldgefühlen umgehen zu lernen oder dass sie sich hoffentlich auflösen. Die Sendung ist jetzt rum, aber wir rufen dich gleich wieder an und dann beraten wir im Hintergrund weiter, okay? Alles klar. So machen wir es, liebe Tatjana. Dann legst du bitte auf und ich wünsche dir alles Gute. Auch so, danke. Dankeschön, tschüss. In der Technik, heute Nacht Volker Thake und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio als Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Tschüss.